Lektion 3, Hörtext 4. Ich wäre gerne mal unser Hund. Heute Nacht hatte ich einen ganz komischen Traum. Ich war Bello, unser Hund. Ich konnte nicht mehr sprechen, nur noch bellen. Und meine Mutter hat mich gesucht und immer zu mir gesagt, Bello, wo ist Anna? Such, such. Und ich wollte es ihr erklären, aber konnte nur bellen. Und sie hat gesagt, blöder Hund. Da habe ich vielleicht Angst bekommen. Wieso Angst, Anna? Ich glaube, ich wäre gern mal unser Hund. Der hat's doch gut. Der kann schlafen und fressen und spazieren gehen, wann er will. Und der muss nicht in die Schule. Das stimmt. Aber dann wärst du auch oft alleine zu Hause. Ich wäre gern ein Vogel. Dann könnte ich überall hinfliegen. Fliegen stelle ich mir ganz toll vor. Und im Winter würde ich in den Süden ziehen, wo es schön warm ist. Ich wäre gerne unsere Fußballmannschaft. Wieso? Du spielst doch Fußball. Ja, aber ich meine alle elf. Ich wäre gerne die ganze Mannschaft. Dann würde ich jeden Ball bekommen und alle Tore schießen. Und ich wäre gerne unsere Mathelehrerin. Dann würde ich schon immer vor den Tests die Aufgaben kennen und würde nur gute Noten schreiben. Ich wäre gern meine Mutter. Dann könnte ich abends lange aufbleiben und fernsehen. Und keiner würde sagen, Julia, es ist Zeit. Julia, auf ins Bett. Ihr könntet mich jeden Nachmittag besuchen und ich müsste keine Hausaufgaben machen. Aber dann müsstest du immer putzen und spülen und einkaufen und kochen. Würde dir das Spaß machen, Julia? Nö, dann wäre ich, glaube ich, doch lieber ich. Mist, jetzt ist die Pause schon wieder zu Ende. Jetzt haben wir Mathe und ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Jetzt wäre ich doch gerne meine Mutter, auch wenn ich kochen müsste. Ich wäre jetzt gerne die Klingel. Dann würde ich ganz still sein, damit die Kinder länger Pause haben.